Warum ist das Kabel eigentlich von meinem Mikrofon so lang, hä? Das ist unfassbar. Ich glaube, ich könnte im anderen Zimmer stehen, boing, im anderen Zimmer stehen und ich könnte immer noch aufnehmen. Das ist unfassbar. Der Laptop steht genau vor mir und das Kabel wickelt sich irgendwie dreimal um die Maus. Das ist unfassbar. Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt ist die Maus über dem... Ach Gott, Scheiße. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt er Nerd. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt er Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Jetzt habe ich die Maus ganz verloren. Da ist sie. Bei der Sendung mit dem Nerd zum Jahresabschluss. Heute ist Silvester. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht auch schon später. Ich weiß es nicht. Ich hatte hier irgendwo eine Sendungsvorbereitung. Ich weiß aber nicht mehr, wo die abgeblieben ist. Das ist natürlich auch ein Klassiker. Steffen, bereite ich mich mal vor oder verschwindet sie einfach? Ich glaube, da ist sie. Jawohl, da ist sie. Tatsächlich, ich habe meine Sendungsvorbereitung gefunden. Juhu. So. Ja, bei Veröffentlichungsdatum ist es der 31.12. Ja, vielleicht hört ihr das später. Solltet ihr das später hören, frohes neues Jahr. Hello Future People. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rutsch. Aber bevor hier gerutscht wird, hören wir uns nochmal eben unsere Sendung an. Oder ihr hört euch meine Sendung an, oder ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ja. Ich gehe kurz in meine Themenvorstellung. Und zwar habe ich heute nicht wirklich eine vollständige Magazinsendung, aber so, es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ich möchte erstmal über zwei Formate reden, die mir auf YouTube aufgefallen sind. Das eine ist Tok Tok Fox. Und das andere ist eine Comic-Sendung von den Rocket Beans namens Panels. Das ist mein erstes Thema, also Comics auf YouTube praktisch. Und danach gehe ich in die Comic-Reviews. Da möchte ich nochmal so ein paar Comics besprechen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, die aber nicht unbedingt ins Superhelden-Genre gehören. Da wäre einmal die neue Ausgabe von U-Comics, die Nummer 192. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich mal wieder bekommen habe. Ich kriege die jetzt relativ regelmäßig und alles, was ich geschickt bekomme, werde ich hier auch besprechen. Dementsprechend U-Comics 192, dann der lange erwartete und von mir inzwischen auch gelesene neue Asterix-Band, der Papyrus des Cäsar, bitteschön! Nee, das war ein anderer Cäsar. Dann geht's weiter mit Kiste, dem dritten Band von Kiste vom Reprodukt Verlag. Und danach geht's weiter mit zwei Bänden aus dem recht neuen Verlag Popcom Comics, nämlich Fairy Quest, den ersten Band, und Chrissys Tagebuch. Genau, die habe ich jeweils in der Bücherei mir mal mitgenommen, um mal reinzugucken, und da möchte ich dann eben auch ein paar Worte drüber verlieren. Anfangen möchte ich aber, wie gesagt, mit den beiden Formaten Tok Tok Fox und Panels. Das sind eben zwei sehr neue, recht neue YouTube-Formate. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Fan von Video-Podcasts oder Vlogs oder irgendwas. Also alles, was irgendwo Richtung länger als eine, ich sag mal, halbe Stunde geht oder sowas, gucke ich mir in der Regel eigentlich nicht an, weil mir dazu auch die Zeit fehlt und ich mich einfach auch nicht mehr so lange irgendwie vor den Rechner setzen möchte, um dann eben Videos zu konsumieren. Da schlägt bei mir also auch so ein bisschen dieses YouTube-Phänomen ein, dass ich tatsächlich kurze, knackige Sachen von 10, 15 Minuten bevorzuge. Ne? So 30 Minuten ist da für mich echt schon die Obergrenze. Tok Tok Fox ist eigentlich auch ein Format, was im Streaming-Bereich zuerst gesendet wird, nämlich live auf Hitbox. Ich glaube, das ist Hitbox und Twitch sind, glaube ich, sehr ähnlich. Ich habe da keinen Einblick, weil ich habe Twitch, glaube ich, einmal für 10 Minuten geguckt und dann habe ich so gedacht, naja, jemand anderem beim Videospielen zugucken war irgendwie witziger, als man daneben gesessen hat. Dementsprechend war mir so dieses Videospiel-Streaming nicht so sympathisch. Naja, ob das jetzt hier geht, klären wir dann gleich mal im Folgenden. Und ja, die Zweitverwertung in Anführungszeichen findet dann eben auf YouTube statt. Das heißt, da wird dann später die Live-Sendung in Anführungszeichen dann eben noch hochgeladen, dass sie da eben auch konsumiert werden kann. Und das ist so meine Herangehensweise, mein Punkt, wo ich dann eben auch Tok Tok Fox gesehen habe. Gestartet ist das schon vor ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht, wann genau, ist aber jetzt noch gar nicht so lange am Netz. Mittlerweile gibt es so 5 Folgen, also bis Redaktionsschluss gab es 5 Folgen. Gesehen habe ich davon nicht allzu viel, da komme ich dann aber auch gleich nochmal drauf. Die Sendung wird produziert vom Hendrik. Der hat sonst den YouTube-Kanal Die Sendung mit dem Hendrik. Na, klingt dem hier ganz ähnlich. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht allzu viel von gesehen. Wie gesagt, YouTube ist nicht so ganz meins. Außerdem dabei ist noch seine Frau, die Pseudo-Erbse, wie sie auf Twitter heißt. Und neben noch weiteren Sprechern ist unter anderem auch noch Sarah Burini dabei, die man ja kennt von ihren Comics, ist Comiczeichnerin, Das Leben ist kein Ponyhof, den Webcomic und andere Geschichten hat sie auch schon gemacht. Ist eine recht bekannte Comiczeichnerin. Die ist auch eben da mit im Boot. Und die erste Folge geht so allgemein noch so über, ja, was machen wir hier überhaupt, wer sind wir überhaupt, was lesen wir gerade. Die habe ich mir auch tatsächlich ganz angeguckt, einfach um mir ein Bild zu machen. Ich habe ein gewisses Problem mit der Sendung und das ist technischer Natur. Vielleicht fällt das weniger ins Gewicht, wenn man live davor sitzt. Vielleicht ist das nicht so störend, wenn man das auch ein Stück weit gewohnt ist. Aber wie gesagt, ich bin niemand, der sich jetzt regelmäßig an den Rechner setzt und Streams guckt. Deswegen kann ich das nur aus der Perspektive betrachten, dass ich das hinterher konsumiert habe. Das ist von technischer Seite aus sehr unspannend. Man sieht da 5 Leute in ihren eigenen Arbeits- oder Wohnzimmern sitzen. Die gucken in die Webcam und unterhalten sich dann eben über Comics. Das ist optisch recht langweilig, muss ich leider sagen. Also das ist nicht so aufregend, wie ich das gerne hätte. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man es dann hinterher beim Nachgucken, dass man dann auch nicht in die Sendung eingreifen kann oder sowas. Aber die erste Sendung, das war so für längere Zeit mein erster Eindruck von dem ganzen Format, wirkt einfach insgesamt sehr, sehr langsam. Und optisch gibt es einfach wenig Abwechslung. Dazu kommt eben, dass jeder natürlich dieser Sprecher nicht unbedingt eine dicke Kamera da stehen hat, nicht jeder hat eine dicke Leitung da stehen. Das heißt, man hat es da auch mit sehr, sehr unterschiedlicher Bildqualität zu tun, wenn dann hin und her geschaltet wird. Und es ist irritierend, wenn man einige der Sprecher, der Teilnehmenden dann da sitzen hat und die praktisch nur so in so Standbildern sieht. Und andere dann irgendwie so in so glasklarer HD-Auflösung. Und das wirkt einfach dann total seltsam. Also wenn alles irgendwie schlechte Qualität wäre oder alles gute Qualität wäre, dann hätte man ja so einen Standard. Das wäre leichter zu gucken. Ich habe mich gefragt, so wie gehe ich an diese Review dran und habe dann gesagt, gut, wenn die Optik mich nicht anspricht, wie ist es dann mit den Beiträgen? Und im Grunde genommen würde das als Audio-Podcast, als Zweitverwertung, als Audio-Podcast besser funktionieren. Das Problem ist, ich höre halt nur schon sehr viele Audio-Podcasts zum Thema Comics und so thematisch in den ersten 5 Folgen war da für mich nicht so viel dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Die 5. Folge habe ich übrigens bis zum Aufnahmedatum noch gar nicht gesehen und die 2. Folge war noch verschollen. Ob die jetzt mittlerweile hochgeladen worden ist, weiß ich nicht. Also ich muss dazu sagen, Folgen 2 und 5 habe ich jetzt noch nicht gesehen, mir dafür aber ein Bild von den anderen Folgen eben machen können. Wie gesagt, optisch ist das Ganze mir ein bisschen zu wenig, auch wenn man da sich hinsetzt. Also man sieht im Grunde genommen den Hendrik vor so einer grünen Wand sitzen, was bestimmt auch als Greenscreen genutzt werden kann. Was es da aber nicht wird, was da nicht gemacht wird, was ich ein bisschen schief finde. Die Beiträge der einzelnen Teilnehmenden waren zumindest in der ersten Sendung für mich auch nicht so interessant. Ich werde das gleich nochmal relativieren. Vielleicht klingt das jetzt in diesem Moment noch ein bisschen negativer, als es eigentlich gemeint ist. Der einzige Vorteil, den das Videoformat hat, und das ist ein unschlagbarer Vorteil, den kriegt man auch durch nichts im Audiobereich ausgeglichen, ist einfach die Möglichkeit, die Comics in die Kamera zu halten und sofort dem Zuschauenden, der Zuschauerschaft auch tatsächlich ein Bild von dem zu vermitteln, was da gerade besprochen wird, welches Comic, um was es geht. Man kann das Cover zeigen, man kann das Artwork zeigen. Das kriegt man im Audiobereich, im Podcast-Bereich in keinster Art und Weise ausgeglichen. Und wenn jetzt jemand argumentiert, dann mach doch Links in die Shownotes zu irgendwelchen Reviews. Ja, in meiner Erfahrung nach, und da bin ich nicht der Einzige, werden Shownotes einfach nicht benutzt, also niemand liest Shownotes und für die 2-3 Leute, die dann tatsächlich pro Sendung wirklich mal diese Shownotes brauchen, man kann sich diese Mühe machen als Podcaster, aber im Grunde genommen werden Shownotes tatsächlich nicht konsumiert und dementsprechend ist das ein unschlagbarer Vorteil, der mittlerweile auch tatsächlich so genutzt wird, wie es Sinn macht, nämlich nicht einfach indem man einfach nur das Comic in die Kamera hält, sondern inzwischen wird da auch mit Internetbildern gearbeitet. Da wird dann, ich glaube, ich hatte in einer Sendung, hatte ich dann gesehen, dass da auch MyComics geöffnet wurde und dann wurden die Previews gezeigt, direkt über dass der Bildschirm abgenommen wurde und gar nicht erst großartig eine schlechte Kamera mit wenig Auflösung dazu benutzt wurde, unscharfe Bilder von Comics zu zeigen, sondern das hat man dann also tatsächlich auch gemerkt, dass es da also auch durchaus möglich ist. Das macht die Sendung durchaus ein bisschen interessanter, um das mal ein bisschen abzukürzen. Ich habe für mich festgestellt, Tok Tok Fox ist nichts für mich. Nein, ich habe das wirklich jetzt ein paar Mal gesehen. Ich habe durch die Folgen, welche waren das, 3 und 4, auch nur so mal kurz durchgeklickt. Die eine Folge ging über The Walking Dead. Das geht mir ja nun mal wirklich an meinem dicken Nerdhintern vorbei, das Thema. Also da habe ich die Comics nicht gelesen. Da habe ich die Serie nicht gesehen. Und wenn euch die Serie gefällt, more power to you. Mir ist es total egal. Und dann so diese Weihnachtstipps, da habe ich mich also kurz einmal durch die Sendung durchgeklickt, um zu gucken, was angeboten wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei diesen Empfehlungssendungen, sei es ein Podcast oder sei es ein Video, gerne mal gute Comics empfohlen werden, die eine hohe Qualität haben, aber die nicht wirklich einsteigerfreundlich sind. Und das war meinem Eindruck nach auch in dieser Sendung wieder der Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Tok Tok Fox an der Stelle einfach dann auch erledigt. Ich werde mich damit nicht weiter auseinandersetzen. Was nicht heißt, dass ihr da nicht reingucken sollt. Ihr sollt euch auf jeden Fall ein eigenes Bild machen. Vielleicht ist das genau was für euch. Euch vielleicht auch mal die Streams angucken. Tok Tok Fox hat einen eigenen Twitter-Account, hat einen eigenen YouTube-Account, hat einen eigenen Account bei Hitbox wahrscheinlich, weil das ja da auch stattfindet. Wenn das was für euch ist, wenn ihr einen Stream sehen wollt, wo Leute sich live hinsetzen und über Comics reden, dann guckt da bitte zumindest rein. Ich für meinen Teil werde es nicht weiter gucken, weil, wie gesagt, als Audio-Podcast ist es für mich, was, wie gesagt, durchaus möglich wird. Ich glaube, von der Seite der Produzenten wird es nicht angeboten. Aber ich könnte mir problemlos davon eine MP3 ziehen und mir die halt anhören, wann ich möchte. Aber ich sag mal so, thematisch hat es mich bis jetzt noch nicht so abgeholt. Dazu kommt ein bisschen so eben auch die etwas schwache Präsentation. Ich komme da gleich bei meinem zweiten Thema so ein bisschen dazu. Eben auch so der Eindruck, dass die Leute sich dann nicht dieser Sendung widmen. Also ich habe das in der ersten Sendung ganz stark gemerkt, wo Sarah Borini dann tatsächlich plötzlich anfing rumzutippen und sich gar nicht mehr der Sendung widmete. Und immer, wenn sie dann halt dran war, kurz in die Kamera guckte, wenn sie merkte, sie wird angesprochen, und dann kurz in die Kamera guckte, 2, 3 Sachen sagte und sich dann wieder anderen Sachen widmete. Ganz egal, was sie in der Zeit gemacht hat. Ich fand das als extrem störend, weil ich das Gefühl hatte, sie widmet sich nicht der Sendung. Und dann ist es mir ganz egal, ob sie ihre Buchhaltung macht oder eine private Konversation führt. In der Situation fühle ich mich dann einfach nicht angesprochen von dem, was da passiert. Und ehrlich gesagt, finde ich es immer schade, wenn da jemand für mich als Zuschauer eine Sendung produziert und dann aber nicht bei der Sache ist. Also insgesamt als Wertung, es ist noch, vielleicht wird das in der Zeit, vielleicht spielt sich das noch ein, noch optisch relativ langweilig. Thematisch hat es mich nicht abgeholt. Aber wenn ihr auf die Themen stehen, also ihr solltet das wirklich mal angucken. Die erste Sendung ist noch sehr allgemein gehalten. Bei der zweiten Sendung weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, da ging es um Horror oder sowas. Die dritte Sendung war der Walking Dead, die Walking Dead Sendung. Der vierte war dieser Weihnachtsgeschenke-Podcast und die fünfte Sendung weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Vielleicht war das auch der Horrorfilm-Teil. Wenn euch das thematisch gefällt, dann guckt da mal rein. Wenn ihr sowieso Streaming-Sachen guckt, dann dürft ihr auch da mal reingucken. Aber wie gesagt, mich hat es nicht abgeholt, leider. Das zweite Format, was ich vorstellen möchte, ist von Rocket Beans TV die Sendung Panels. Von der gibt es jetzt bis Aufnahmedatum 2 Folgen. Die Moderatoren heißen Tim und Blitz. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wer diese Leute sind. Und ich habe auch von den Rocket Beans bisher sehr wenig gesehen. Ich fühle mich allerdings trotzdem mit dem Sender ein bisschen verbunden, weil ich damals mit Giga und Giga Games sondern sehr stark aufgewachsen bin. Das war halt Fernsehen mit Unterstützung durchs Internet und man konnte an den Sendungen teilnehmen und viele der Moderatoren, die heute noch für die Rocket Beans arbeiten, haben eben so ihre ersten richtigen Fernseherfahrungen bei Giga und Giga Games gemacht und dementsprechend fühle ich mich mit einem Großteil der Leute echt wahnsinnig verbunden und freue mich, dass die immer noch im Grunde genommen noch genau das machen, was damals bei Giga gemacht wurde. Panels ist jetzt sozusagen deren erstes Comic-Format, wo die sich, ich glaube, in so einem bis jetzt waren es so 2 Wochen Abstand zwischen den beiden Folgen, eben hinsetzen und eine halbe Stunde über Comics reden. Also von der Dauer fand ich das auch sehr angenehm. Das Ganze findet in einem Fernsehstudio statt, weil Rocket Beans TV ja tatsächlich auch ein Fernsehsender ist. Die Tatsache, dass es eben bei Twitch gesendet wird, ändert nichts daran. Also die Tatsache, dass das heutzutage im Grunde genommen nicht mehr nur fürs Fernsehgerät ist, das althergebrachte Fernsehgerät, spielt ja auch, glaube ich, gar nicht mehr so eine starke Rolle in der jüngeren Generation. Und die Tatsache ändert nichts daran, dass das Rocket Beans TV natürlich ein Fernsehsender ist und Panels ist eben eine Sendung davon. Die Moderatoren Tim und Blitz sind mir also ab der ersten Sekunde super sympathisch gewesen. Und ich habe mich gerade beim Blitz auch wirklich sehr wohl gefühlt, weil das ist ein dicker Mann mit Glatze und Bart. Da kann man sich mal leicht überlegen, warum er mir so sympathisch kommt, vorkommt, weil ich glaube, ich könnte mich daneben setzen und wir könnten Brüder sein. Nein, also das hat mir da natürlich, ich habe mich da auch optisch sehr repräsentiert gefühlt. In der ersten Sendung geht es eben um den Marvel-Event Secret Wars, und zwar aus amerikanischer Sicht. Und in der zweiten Sendung geht es um die TV-Serie Jessica Jones und noch eine weitere Comic-Serie namens Deadly Class. Das sind Serien und das ist auch eine Herangehensweise, die sich also wirklich sehr stark am amerikanischen Comicmarkt orientiert. Tatsächlich auch jetzt nicht so diesen fancy-schmancy-Indie-Markt beleuchtet, wie es bei Talk Talk Fox beispielsweise eher so der Fall ist, sondern tatsächlich den ganz normalen, oberflächlichen Superhelden, wenn man mal ganz gemein ist, also so Marvel, DC, Image waren jetzt so Themen in den ersten beiden Sendungen. Das heißt, man holt da auch wahrscheinlich eher die Leute ab, die jetzt auch die Avengers-Filme im Kino gesehen haben und so. Das ist dann auch eher das Publikum und wahrscheinlich fühle ich mich dann in der Sendung auch genau deswegen ein bisschen wohler. Weil thematisch hat mich das eher abgeholt als eben Talk Talk Fox. Deswegen nochmal die Einschränkung. Das ist meine persönliche subjektive Einschätzung, die ich hier gebe. Das ist sowieso klar. Ich muss dazu sagen, man hat mir in der Sendung über Secret Wars nichts Neues erzählt. Ich habe mich da in diese Sendung reingesetzt, auch nicht mit der Erwartung, dass man mir irgendwas Neues erzählt, weil ich habe die Serie, diesen Event ja selber auch gelesen zu einem Großteil. Also abgesehen davon, dass ich eben nichts Neues erfahren habe, hatte ich wirklich den Eindruck, dass die Leute, die da gesessen haben, auch Ahnung von dem hatten, was sie da erzählt haben. Ich habe mich da also wirklich gefühlt, dass ich da entweder mit denen auf Augenhöhe bin oder dass die mir vielleicht sogar vom Wissen her noch überlegen sind. Und das ist das, worauf ich Wert lege bei einem Podcast, bei einem Videopodcast oder bei einer Unterhaltung, dass ich mich mit Leuten auseinandersetze, bei denen ich zumindest auf Augenhöhe bin. Nicht, weil ich so super toll und der Beste und der Größte bin, sondern ich habe mich natürlich jetzt in den letzten paar Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und es ärgert mich immer dann besonders, wenn ich den Eindruck habe, die Leute haben sich nicht damit beschäftigt und erzählen einfach irgendwas und stimmt dann einfach nicht. Und ich habe die gleiche Erfahrung mal mit einem deutschsprachigen Comic-Podcast gemacht, wo ich einfach den Eindruck hatte, okay, die haben keine Ahnung, wovon die reden. Also die wissen überhaupt nicht, was sie da erzählen. Da werden einfach wahllos irgendwelche Comics zusammengeklickt, nach dem Motto, das Cover sieht schön aus und dann wird dann so ein bisschen drüber geredet, ohne irgendwas über die Zeichner, über die Autoren zu wissen. Und ich habe da gesessen und mich regelmäßig aufgeregt, weil ich einfach den Eindruck haben musste, dass die da einfach ins Blaue reden und gar keine Ahnung haben. Und dass eben bei Comics, die ich teilweise selber gelesen hatte oder von denen ich schon gehört hatte, dass die über Zeichner und Autoren geredet haben, ohne zu wissen, wer die sind und sich auch überhaupt nicht vorher informiert haben. Dass man Review-Kopien von Panini bekommen hat, das nicht kenntlich gemacht hat und man ganz deutlich merkte, okay, der Sprecher hat gar keinen Bezug zu diesem Heft und macht die Review, weil es liegt irgendwie da. Und kann es aber auch gar nicht einsortieren irgendwo. Und mein Problem in der Situation ist dann ganz häufig, dass ich das Gefühl habe, wenn das bei Comics passiert, die ich selber gelesen habe, muss ich halt auch davon ausgehen, dass es bei Comics passiert, die ich nicht gelesen habe. Und damit wird der komplette Podcast für mich im Grunde genommen zur Zeitverschwendung. Und ich habe den Podcast damals ein Jahr lang gehört und habe dann irgendwann dann nach einem Jahr gesagt, okay, ich kann das nicht mehr weiterhören. Das tut mir wahnsinnig leid, aber das musste raus. Ich habe mich nur noch drüber aufgeregt. Ich hätte auch mich hinsetzen können, hätte das alles berichtigen können, hätte sagen können, nee, sorry, ihr habt da Murks erzählt, aber ich habe gesagt, nee, sorry, das ist nicht meine Aufgabe, eure Sendung nachzurecherchieren und dafür habe ich auch keine Zeit und ich hatte auch keine Lust dazu. Und das ist eben hier bei den Rocket Beans, bei Panels, ist es tatsächlich anders. Da sitzen zumindest zwei Leute, mit denen ich zumindest auf Augenhöhe bin. Und beim Blitz bin ich mir sogar relativ sicher, dass er wesentlich mehr Comic-Erfahrung hat als ich. Da fühle ich mich sowieso sehr, sehr wohl und sehr aufgehoben. Dazu kommt eben, dass der Blitz also toller Moderator ist, gut durch die Sendung führt. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal geprobt haben. Ich habe mir auch seinen YouTube-Kanal noch nicht angeguckt. Die kommen also, glaube ich, auch von YouTube Und ich kenne also auch sein Format eigentlich so nicht, das heißt irgendwie abgeblitzt oder ausgeblitzt oder irgendwie sowas. Da habe ich noch nicht reingeguckt, aber man merkt, dass die halt Erfahrung haben mit Moderation. Die kriegen es tatsächlich hin, diese beiden Themen auch so auf eine jeweils, wenn die zwei, drei Themen haben, das tatsächlich auch in diese halbe Stunde irgendwie unterzubekommen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dazu kommt ein ansprechendes Bühnendesign mit ein paar Aussteller im Hintergrund, dann natürlich ein Bildschirm, auf dem Sachen eingeblendet werden, der normale Sprecher, den man schon aus Game One kennt und der jetzt immer noch für die Rocket Beans arbeitet und Beiträge einspricht, da ist, glaube ich, Ingo, zumindest wird er in der Sendung immer so genannt, spricht zwar manchmal die englischen Begriffe ein bisschen falsch aus, also wenn er irgendwie Elias sagt, als es da um Jessica Jones geht, da hat sich also bei mir alles gekräuselt, also aber das ist halt nur ein kleiner Kritikpunkt. Panels werde ich weitergucken, definitiv. Es ist immer nur eine halbe Stunde lang, so 30, 35 Minuten. Es ist gesponsert von Loot-Chest, das sagen die aber auch die ganze Zeit dabei. Loot-Chest ermöglicht das uns jetzt hier, diese Sendung überhaupt zu produzieren. Das ist auch total in Ordnung, wenn man sagt, sponsern uns und jetzt haben wir hier nochmal zwei von diesen Boxen für euch zu gewinnen. Das ist total legitim, weil es wird auch dabei gesagt, dass sie das überhaupt erstmal ermöglichen und dann habe ich auch kein Problem mit Sponsoring. Und es ist auch nicht so in your face, sondern es wird am Ende, am Anfang erwähnt und am Ende vielleicht nochmal zwischendurch, wenn die Box gerade mal ins Bild fällt. Es ist nicht so störend, weil ich damit leben kann, weil Rocket Beans selber ja auch ein kleines Projekt ist, ein kleiner Fernsehsender, das ist kein riesengroßer Privatsender, sondern im Grunde genommen machen die ja immer noch die gleichen Sachen wie damals auf dem YouTube-Kanal, nur dass es halt eben jetzt inzwischen live gesendet wird. Natürlich gehe ich nicht so weit und möchte beide Formate vergleichen, weil das kann man nicht. Ne? Die einen haben ein Budget, werden gesponsert und haben auch langjährige Fernseherfahrung zum Teil. Da sind Redaktionen im Hintergrund, da ist eine Regie, die sich da irgendwie drum kümmert, da sind Grafiker und weiß der Geier was. Ja, und bei Talk Talk Fox haben sie eben Sarah Burini, die da so einen lustigen Fuchs mit so drei so Comic-Heften in der Hand gezeichnet hat. Das sieht auch wirklich cool aus. Und die haben auch also Talk Talk Fox, das habe ich noch vergessen zu sagen, die haben auch ein wahnsinnig cooles Intro. Das Intro ist tatsächlich das Intro und das Titelbild ist das Beste an der ganzen Sendung. Das ist ein bisschen ärgerlich zu sagen, aber stimmt tatsächlich. Also optisch und akustisch zu sehen zumindest. Aber ansonsten ist da nicht viel und das ärgert mich ein bisschen. Aber wie gesagt, das kann man nicht vergleichen. Das möchte ich hier auch nicht. Das geht mir gar nicht darum zu sagen, welcher von den beiden ist besser, sondern einfach nur, dass ich mich eben bei Panels thematisch und konzeptionell wesentlich besser aufgehoben fühle, als es das eben bei Talk Talk Fox ist. Wie gesagt, wenn ihr das Streaming da gewohnt seid und auch gewohnt seid, dass da Leute mit einer furchtbaren Kamera ins Internet reden, more power to you, aber für mich war das tatsächlich nichts. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Get up. Frank. Stand up. Frank. Stand up for your Frank. Okay. So, weiter geht's hier mit meinen Reviews fürs Ende des Jahres. Fürs Ende des Jahres. Das klingt irgendwie seltsam. Fürs Jahresende. So. Muss mich jetzt hier nicht noch am Ende des Jahres, das ist schon wieder in irgendwelchen grammatikalischen Verstrickungen verstricken. Das ist ja nur auch nicht nötig. Ich gucke mir zuerst an U-Comics Nummer 192, habe ich mal wieder geschenkt bekommen. Sage ich dazu, schon wieder dieses Kabel im Weg, also das ist ja ein Kreuz mit dieser Kabellage hier. Dieses Mal ist natürlich ein schönes Star Wars Cover drauf mit Cliff Steele. Das ist eine schöne Parodie auf diese Szene in der Müllpresse. Gefällt mir sehr gut, ist sehr witzig. Sind, glaube ich, dieses Mal sogar zwei Geschichten drin von Mac, Mock und Owl. Ich finde die immer noch total witzig, weil die führen halt immer zu nichts und das ist total seltsam und total großartig. Dann gibt es irgendwas auf, macht man sich über Terroristen lustig, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Weihnachten ist ein Thema, ist auch ganz wichtig. Dann hat Ed und Dad hat ein schönes Thema über Flüchtlinge und über im Grunde genommen die Flucht selber und wie das alles kommt und so. Das ist also nur auf ein paar Seiten typisch für Ed und Dad immer mit diesen großen Perspektiven, dass die Figuren da mehrfach drin rumlaufen und man dann gucken muss, okay, wie bewegt sich die Figur jetzt hier gerade durch das Bild? Das macht die Serie sehr, sehr gut. Dann ist hier diese Geschichte mit dem Mädchen, das bis drei zählen konnte. Das ist tatsächlich eine Fortsetzungsgeschichte. Das ist total abgefahren. Irgendwie auch nicht verstanden, was die von mir wollten, beim letzten Mal schon nicht. Noch so ein paar andere Geschichten, neue Folge von Bobo Club, das sind ja die Figuren, damals aus den Samstagnacht-News, wo es ja im Grunde genommen Ernie und Bert, die Verarschung davon, auch immer sehr witzig. Dann kommt irgendwann, also noch so ein bisschen Politik, Sachen, die ich eigentlich eher so im Titanic-Magazin mir vorstellen kann. Bela Sobotke ist mit dabei, fand ich sehr witzig, auch wenn ich gar nicht so ein Western-Fan bin, aber das fand ich sehr, sehr cool. Und dann die Cliff-Stil-Geschichte von diesem Mal von Christian Scharfenberg. Ich finde das immer noch ein Highlight. Dieses Mal ist es so ein bisschen so eine Persiflage auf James Bond im ersten Teil. Und dann hat man The Shrinking Man, eine Persiflage genau auf den Shrinking Man. Was ich ganz witzig finde, ist, dass The Shrinking Man gerade aktuell entweder noch läuft oder schon zu Ende ist bei IDW. Die haben also von dieser alten Pulp-Novelle haben sie gerade auch wieder einen Comic gemacht. Teilweise teilt sich Cliff Steele damit schon so ein bisschen so die Kameraeinstellung, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so einzelne Einstellungen, obwohl hier tatsächlich mit Fotografie und Collagen gearbeitet wird, was ich richtig, richtig cool finde. Ist leider immer noch in Schwarz-Weiß. Ich fände es mal witzig, das mal richtig schön koloriert zu sehen, weil ich weiß, wie Christian Scharfenbergs Arbeit in Farbe aussieht. Der war ja auch ein paar Mal im Retro-Magazin mit seinen Kid-60-Vorgeschichten und die waren knallbunt und großartig. Das hätte ich gerne mal in Farbe gesehen. Ich finde, das ist alles auf seine Art irgendwie wirklich cool gestaltet und abwechslungsreich. Das ist einfach kein Einheitsbrei, der hier geboten wird, sondern von allem etwas. Eine zweite Folge vom Comic-Kochbuch ist hier mit drin. Dieses Mal ist es eine Linsensuppe. Ist insgesamt eine sehr runde Ausgabe. Ich finde, andere Ausgaben fand ich bisher immer so ein bisschen thematisch freier. Dieses Mal konzentriert sich fast schon aufs aktuelle Politikgeschehen, was ich ganz witzig finde. Also sehr viele Bezüge eben auf die Flüchtlingskrise. Also mehr als ich erwartet hätte. Auch so ein bisschen dieses Star Wars Thema natürlich verbaut. Wobei das Star Wars Comic, ich muss mal eben gucken, wer den gemacht hat. Es gibt da nämlich so einen Einseiter. Kann mir vorstellen, dass das Matthias Kringe ist. Es ist auch tatsächlich auch Christian Scharfenberg. Aber der hat in dem Comic tatsächlich einen sehr ähnlichen Stil wie Kringe. Also in den Kringe ist ja auch bekannt für seinen Star Wars Kram. Und hier ist es also sehr ähnlich wie er. Also das ist ganz witzig, so drei so Bilder, 1977, 1999 und 2015, immer so die Jahre, ne, wie die Filme, das Publikum auf die Filme reagiert hat. Und ja, vielleicht ist es sehr prophetisch gewesen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie Star Wars The Schwarz Awakens tatsächlich ist. Anywho, tolle Ausgabe, gibt's immer noch nichts drüber zu meckern, darf man mitnehmen. Happy Birthday. Dann geht's nämlich jetzt endlich auch weiter mit dem lang erwarteten Papyrus des Cäsars. Bitteschön! Da ist er wieder. Na, ich habe es aufgemacht und dann war da diese Seite. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, es gibt auch noch den 36. Band von Asterix. Der ist noch nicht besetzt worden. Ja, ich meine, ihr habt das wahrscheinlich längst in allen anderen Comic-Podcasts gehört, die ihr so konsumiert und die Story ist im Grunde genommen so ein bisschen so die Story auf WikiLeaks und Dokumentenschmuggel, den Edward Snowden dann halt gemacht hat. Die Figur, die hier eigentlich angesprochen wird, ist gar nicht mal Edward Snowden, sondern Julian Assange. Es ist im Grunde genommen eine sehr klassische Dorfgeschichte, wenn man das so sehen möchte. Also die Gallier sind im Dorf, es passiert etwas um das Dorf herum. Es gab immer so damals immer so diesen Wechsel, also einmal war es eine Reisegeschichte, dann war es wieder eine Dorfgeschichte, dann war es wieder eine Reisegeschichte und da befinden wir uns tatsächlich jetzt auch gerade wieder in diesem Rhythmus, da ja Asterix bei den Pikten ja auch ein klassisches Reisecomic gewesen ist. Ich fand es nicht gut, mir hat es nicht so gut gefallen. Der Zeichenstil passt meiner Meinung nach nicht. Asterix sieht gelegentlich aus wie eine Disney-Figur. Das fand ich sehr, sehr störend. Die Figuren sind ähnlich genug, damit man zumindest nicht komplett abgeschreckt wird. Ganz oft habe ich aber auch so das Gefühl, dass der Zeichner, das muss ich mal eben gucken, wer das gewesen ist, Didier Conrad, dass der einfach nur irgendwelche Archetypen abzeichnet, die er dann in irgendwelchen alten Uderzo-Comics gesehen hat. So hat man zwar das Gefühl des Vertrauten, aber im Grunde genommen werden hier überall nur so kleine Elemente eingestreut, die man von früher aus den alten Asterix-Geschichten irgendwo kennt, um so etwas Ähnliches wie Vertrautheit zu erzeugen. Und das ist, meiner Meinung nach, ist das einfach billig, weil ich denke, dieser Band hat nichts Eigenständiges, sondern da werden überall so kleine Easter Eggs für langjährige Asterix-Freunde eingebaut und das ist mir also sofort negativ aufgefallen. Dazu kommt dieses komplett deplatzierte Einhorn, was also an vielen, vielen Stellen kritisiert wurde und ich finde das auch, das passt hier einfach nicht rein, was soll das? Also diese Fabelwesen, das war noch nie wirklich ein großes Thema in den Asterix-Geschichten und jetzt hat man plötzlich Nessie in der letzten Ausgabe gehabt und jetzt ein Einhorn, keine Ahnung. Dazu kommt eine Sache, die ich wirklich ganz, ganz stark kritisieren muss, der Späher oben in dem Ausguck von den Piraten, der sieht immer noch aus wie damals, als Uderzo und Goscinny die Geschichten gemacht haben und eigentlich wäre das die perfekte Situation gewesen zu sagen, so komm, wir ändern diese Figur, weil diese Darstellung eines Schwarzen ist immer noch rassistisch. Das hat sich seit damals auch nicht geändert und das wäre der perfekte Moment gewesen, diese Figur im Aussehen zumindest ein bisschen anzupassen oder einfach durch einen anderen Charakter zu ersetzen oder einfach einen anderen Gag, weil es ist schon wieder, der Typ sitzt da oben und kriegt schon wieder irgendwas an die Übe. Ich habe schon wieder irgendwas an die Übe gekickt. Der Witz ist auch schon mal da gewesen und das ist das, was ich eben meinte, dass im Grunde genommen althergebrachte Witze von damals wiederholt werden und so gar nichts Eigenständiges mehr dabei rüberkommt. Ich bin ganz froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, sondern dass ich mir das in der Bücherei ausgeliehen habe, weil das Geld hätte ich nicht gerne ausgegeben. Und ich glaube, ich werde es auch dabei belassen, dass die nächsten Asterix-Bände, ich werde die weiterhin dann in der Bücherei lesen, dass ich mir die gar nicht mehr kaufe, weil ich war von den Pikten jetzt schon gar nicht mehr so doll begeistert. Also wir haben damals, glaube ich, in einer ganz, ganz kurzen Review hier bei Nerd auch gesagt, dass schon sehr nah an das Original rankommt. Das ist in Ordnung gewesen, es war kein großer Wurf, aber ich habe auch gesagt, glaube ich, dass noch Luft nach oben da ist. Jetzt ist allerdings nach diesem Band noch mehr Luft nach oben. Also es gibt schon viele Leute, die hoffen, dass es jetzt beim nächsten Mal andere Autoren, andere Zeichner sind, die sich diesem Universum dann eben widmen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man es einfach ganz sein lässt. Ja, keine Ahnung, die Geschichte hier, die war mir auch zu modern, zu realitätsbezogen. Das haben die zwar immer gemacht, da war es aber eher so die französische Politik, die angesprochen wurde, weil damals ja auch gar nicht damit gerechnet wurde, dass das so ein internationaler Erfolg wird. Man, wer rechnet denn mit sowas, ne? Wie gesagt, war nicht für mich, ich fand es also wirklich schade. Also an die alten Asterix-Geschichten kommt sowieso nicht dran, da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Ich meine, es ist immer noch alles besser als den Kram, den Uderzo jetzt zuletzt gemacht hat, gerade Gallien in Gefahr. Der Vergleich kommt ja immer, ja, aber es ist ja immer noch besser als Gallien in Gefahr. Ja, das ist es, aber es reicht halt immer noch nicht so wirklich. Gut, dann geht's hier weiter mit dem dritten Band von Kiste kein Unsinn, von Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter. Ist ein schönes kleines Hardcover, total kompakt. Reprodukt achtet ja sehr darauf, dass die Sachen, die veröffentlichen, auch sehr wertig sind und sehr, sehr, sehr, sehr hochwertig vor allem. Und das war bei den bisherigen Kistebänden immer noch so. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Es geht in der Geschichte um den jungen Mattes, vielleicht mag der sein 14 Jahre alt, und sein Freund Kiste. Und Kiste ist eine lebendige Kiste, also ein Pappkarton, wenn man so möchte. Der ist vom Zauberer, ist das eigentlich ein Zauberer? Ja, ist ein Zauberer. Vom Zauberer Tameus Bartelstrunk, das ist ein komplizierter Name, erschaffen worden. Und ja, in Kiste passen alle möglichen Dinge rein. Und Kiste ist halt selber eher wie ein Kind, macht auch eigentlich eher Unsinn. Und zusammen mit Mattes erleben die beiden halt immer witzige Abenteuer. Und in dieser Geschichte geht's grob darum, dass die Eltern von Mattes halt eben wegfahren und er kriegt einen Babysitter, eine Babysitterin. Die beiden kommen dann eben innerhalb dieser Geschichte mit Kiste zusammen. Ja, die ganze Geschichte ist so ein bisschen so eine Parabel aufs Kind sein dürfen, sich erwachsener fühlen, als man es vielleicht ist, weil die Babysitterin genau das macht. Die spielt sich eben als so eine tolle, super, mega Erwachsene auf und ist es eigentlich im Grunde genommen nicht. Als es dann darum geht, Verantwortung für die Situation zu übernehmen, ist sie damit total überfordert. Die Zeichnungen sind super schön, das ist sehr, sehr cartoonig gehalten, die Figuren sind immer erkennbar. Kiste ist ein total witziger Typ. Kiste kommt mir manchmal vor wie SpongeBob. Das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist und es liegt sicherlich nicht nur daran, dass Kiste auch quadratisch ist, sondern auch an seiner Wesenheit. Also er ist genauso quirlig und genauso verrückt manchmal, eben wie SpongeBob, genauso experimentierfreundlich. Natürlich nicht so ganz abgedreht, aber allein die Idee, wie soll ich das sagen, vielleicht ein, ja, das ist halt ein normal großer Pappkarton, wie man ihn sich auch vorstellen will. Und da passt alles Mögliche rein, wie die Handtasche von Mary Poppins. Und eigentlich Werkzeug und Baumaterial, es kann aber auch alles andere sein. Sehr, sehr witzig gemacht, schön gezeichnet, sehr bunt, sehr kindgerecht. Das würde man im Allgemeinen so als ein All-Ages-Comicbook bezeichnen, weil mir hat es auch sehr gefallen. Schrift ist schön groß, ist handgelettert und ja, wie gesagt, ist ein ganz typischer Vertreter aus diesen Reprodukt-Comics. Ich habe noch nichts von Reprodukt gelesen, was mir nicht gefallen hätte. Die haben diese Mumins-Reihe aus den 60ern, die auch wirklich wunderbar sind, auch ein ganz tolles Format haben. Die achten also wirklich darauf, jedes Buch zu einem Erlebnis zu machen, sowohl vom Material her, vom Papier her. Das ist schönes, dickes Papier, was sich richtig gut anfasst. Die Farben sind toll, das ist also richtig, richtig wertig. Und ich empfehle das euch echt, wenn ihr eine Bücherei habt und die haben das, da lest es mal durch. Das kostet 14 Euro. Sehr, sehr wertig. Hat mir sehr gut gefallen, genauso wie die vorherigen Bände von Kiste, die habe ich nämlich auch aus der Bücherei gelesen. Ganz, ganz große Empfehlung für mich. Und dann geht's weiter mit zwei Comics aus dem Popcom Verlag. Die sind relativ neu, das ist ein Imprint von Tokyo Pop tatsächlich. Und zwar haben die jetzt so ihre, haben die ihre Comic-Sparte so ein bisschen ausgegliedert. Ich gehe gleich nochmal so ein bisschen auf das Programm ein. Ich habe nämlich diesen riesigen Flyer hier noch, der so querformatig ist. Den habe ich hier noch neben mir liegen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Anfangen möchte ich mit Fairy Quest. Das ist der erste Band aus der Geschichte. Und ich habe dieses Cover gesehen und der Zeichenstil kam mir halt sofort bekannt vor. Diese großen Augen, diese Stupsnasen. Und dann guckte ich oben auf den Rand und dann steht da eben geschrieben von Paul Jenkins und Zeichnung von Humberto Ramos. Und Ramos kennt man dann ja wahrscheinlich am ehesten noch von Spider-Man und seinen Arbeiten eben für Marvel. Und die Geschichte ist im Grunde genommen so, dass man eine Märchenwelt hat und jeder Tag in dieser Märchenwelt spielt sich im Grunde genommen gleich ab. Die Märchenfiguren sind gezwungen, jeden Tag ihre Märchen durchzuspielen und dürfen auch nicht von ihrem Programm abweichen. Da achtet dann eben der Herr Grimm drauf. Heißt er auch wirklich Herr Grimm? Ja, er heißt Herr Grimm. Ich habe mir den Namen richtig gemerkt. Das ist eben so ein, sieht ein bisschen aus wie Beethoven oder Mozart. Wie so ein großes wallendes Haar, Backenbart und passt eben darauf auf, dass die Märchen nicht von ihrer Struktur abweichen, sondern noch keine Improvisation machen. Und Rotkäppchen und andere Märchenfiguren haben irgendwann die Schnauze voll davon und organisieren eine Revolte. Und was dann eben passiert ist, brechen halt eben daraus aus, Herr Grimm fängt dann an, die ersten Figuren dann auch zu verbannen und Gehirn zu waschen. Rotkäppchen ist so die einzige, die sich dem Ganzen entziehen kann, zusammen mit dem großen bösen Wolf natürlich, mit dem sie hier gut befreundet ist. Flüchtet sie dann eben nach Nimmerland und lässt sich davon Peter Pan und den verlorenen Jungs helfen, noch weiter vor Herrn Grimm zu fliehen. Die Zeichnungen sind richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, in welchem Format das im Original erschienen ist. Nur sollte es auch nur einen Zentimeter kleiner erschienen sein, halte ich das für einen großen Flevel. Dieses Albumformat, was Popcom dafür gewählt hat, ist perfekt. Die Zeichnungen sind wirklich ganz, ganz wunderbar. Also genau das, was man von Humberto Ramos auch wirklich erwarten würde. Die Story ist total durcheinander und verquer, weil man so ein riesiges Crossover aus allen möglichen Märchen hat. Am Anfang ist es noch sehr europäisch, also da sind es am Anfang wirklich noch die Grimms-Märchen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo dann eben Peter Pan dazukommt, hier übrigens entweder Peter oder Pan genannt und Tinkerbell dann eben nur mit Tink, weil das natürlich irgendwo Figuren sind, die eher von Disney benutzt werden. Gerade Tinkerbell ist ja noch eine sehr rege von Disney benutzte Figur. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Copyright ist. Eigentlich müsste Peter Pan längst Public Domain sein. Ich kann es aber auch nicht wirklich sagen. Man versucht sich dem Ganzen aber so ein bisschen davor zu retten, indem man die Namen halt ein bisschen abwandelt. Richtig, richtig gut. Tolle Serie. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Ist meiner Meinung nach, also wenn man Scotty Youngs I Hate Fairyland so als Abgesang auf die bisherigen Märchencomics, Geschichten, sowas wie Wizard of Oz oder Alice im Wunderland nimmt und dann einfach nur so ein Splatter-Element da reinbringt, das gibt's hier nicht. Also hier gibt's keinen Splatter, sondern eigentlich eher eine sehr, sehr, sehr stringente Abenteuergeschichte, eben mit einer sehr, sehr coolen und witzigen Hauptfigur, nämlich mit Rotkäppchen und eben auch komplett vertauschten Rollen. Also am Ende landet sie eben noch bei Hänsel und Gretel im Haus der Hexe und auch da sind die Rollen total vertauscht und nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Das ist der erste Band. Ich komme gleich nochmal darauf, wann der zweite Band erscheint. Hinten drin ist noch eine Galerie. Da sind dann Cover-Artworks drauf, einmal von Humberto Ramos. Dann hat man noch Francisco Herrera. Der hat übrigens dieses Bitten gemacht, diese Cornelia Funke-Geschichte, die ich in der Halloween-Sendung besprochen hatte. Das kommt unter anderem von Herrera. Dann Eric Carnate, das kenne ich jetzt nicht. J. Scott Campbell ist mit dabei, sehr cool. Jason Pearson ist mit dabei, Mike Kunkel. Und dann am Ende die letzte Cover-Illustration kommt dann auch von Scotty Young. Der darf dann hier auch nochmal ran. Ganz tolle Geschichte, ist Gott sei Dank noch nicht zu Ende. Ich komme gleich im Anschluss nochmal an das weitere oder auf das weitere Popcom-Programm. Da ist sehr viel versprechendes Zeug dabei. Den letzten Band, den ich hier noch habe, ist der erste Band von Chrissys Tagebücher. Band 1, der versteinerte Zoo. Da habe ich auch reingeguckt, weil ich gedacht habe, dann habe ich mal was anderes. Mir war auch sofort klar, dass sich dieses Comic eher an ein jüngeres weibliches Publikum richtet. Aber was sollte mich daran hindern, das trotzdem zu lesen? Ist tatsächlich am Anfang sehr stark aufgebaut wie ein Tagebuch mit handschriftlichen Notizen, Bildern, Zeichnungen, sehr viel Prosa. Ich stehe gar nicht so sehr auf Prosa in Comics, muss ich leider ganz genau leider sofort sagen, weil ich dann eigentlich Bilder sehen möchte. Wenn ich Prosa lesen möchte, dann benutze ich eben ein Buch, ein richtiges, echtes Buch ohne Bilder. Deswegen stören mich so längere Prosa-Abschnitte in Comics schon immer sehr. Das hat man hier gelegentlich mal, dass es ein so zwei, drei Tagebuchseiten gibt. Die Geschichte ist so eine kleine Detektivgeschichte, weil Chrissy möchte irgendwann mal Autorin werden und fängt dann eben an, für ihre Geschichte zu recherchieren. Und die folgen einem Herren, der immer mit Farbeimern irgendwo in den Wald geht, und sie wundern sich, was der da wohl macht. Und irgendwann stellen sie dann fest, dass er halt im Wald hinter einer geheimnisvollen Mauer Tiere malt. Mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen, weil die Story ist sehr, sehr schön aufbereitet. Es ist nicht wirklich eine actionreiche Story. Ich hätte auch tatsächlich eher was Mysteriöses oder vielleicht auch eher was Böses erwartet, aber das kriegt man hier nicht. Das ist eine durch die Bank weg positive, schöne, nette Geschichte, ohne größere Konflikte. Keiner wird irgendwie wütend oder schreit rum. Das gibt's hier tatsächlich nicht, sondern das ist komplett, also komplett konfliktfrei. Das ist total witzig, dass man auch mal eine Geschichte erzählen kann, wo die Charaktere sich nicht gegenseitig laufend anschreien oder sich bedrohen, sondern dass man auch einfach mal ein paar Figuren folgen kann bei Abenteuern, ja, die sie nicht gleich in Lebensgefahr bringen, sondern das ist sehr klein, sehr nachvollziehbar. Sowas könnte es tatsächlich in der Realität auch geben. Zeichnerisch erinnert mich das sehr an Dustin Nguyen. Den kennt man dann ja auch von DC. Da hat er ja dann auch gemacht Little Gotham, diese ja Chibi-Batman-Geschichte. Und daran erinnert mich der Zeichen- und der Kolorationsstil sehr. Also wem das gefällt, der darf hier mal reingucken. Vom Anspruch her, muss ich sagen, war es mir ein bisschen zu wenig, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr Action brauche. Und die Story ist dann halt tatsächlich auch, mir ehrlich gesagt, ein bisschen zu seicht. Was nichts daran ändert, dass die Zeichnung schön ist, dass das auch ganz harmonisch erzählt ist und, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, ohne größere Konflikte. Ist sicherlich eher was für Mädchen, aber warum sollte ein Junge da nicht auch mal reingucken dürfen? Ich habe da jetzt nichts gefunden, woran Jungs keinen Spaß haben. Sage ich ganz ehrlich. Also das gilt auch für das Comic davor. Das finde ich genauso unisex wie das hier. Vor allem, weil man ja dann auch bei Fairy Quest eine männliche und eine weibliche Figur, mit der man sich identifizieren kann. Und Chrissy ist ja hier auch durchaus als Identifikationsfigur für einen Jungen funktionieren. Weil die Tatsache, dass sie ein Mädchen ist, ändert an der Geschichte nichts, absolut nichts. Das wird also komplett unabhängig ihres Geschlechts erzählt und das finde ich sehr, sehr schön. Die machen hier eben keine typischen Mädchensachen, sondern im Grunde genommen auch Sachen, die Jungs machen würden, nämlich irgendwie sich ein Baumhaus bauen und dann eben Abenteuer im Wald erleben und so. Das ist also nichts, was irgendwie jetzt speziell Mädchen vorbehalten oder auch Jungs vorbehalten wäre, wie man ganz offensichtlich sieht. Die Thematik packt mich jetzt auch nicht langfristig. Ich denke mal, wenn der zweite Band dann auch mal irgendwann in der Bücherei verfügbar ist, gucke ich mir das bestimmt auch nochmal an. Aber das wäre jetzt auch nichts, was ich weiter kaufen würde. Ganz im Gegensatz zu Fairy Quest. Da würde ich tatsächlich auch Geld ausgeben. Ich muss nochmal eben gucken. Chrissys Tagebücher kostet 16 Euro und Fairy Quest 14 Euro. Der Chrissys Tagebücher ist auch einen kleinen Tacken dicker. Und hat nochmal einen ganz anderen Einband. Ist also auch ganz toll gestaltet bei beiden Bänden. Und so, dann war es das zu den Comic-Reviews. Ich gucke mir dann nochmal eben den Popcom-Flyer an, den ich hier habe. Die neuen Comics von Dezember 2015 bis März 2016. Es ist also tatsächlich eher so, dass das Tokyo Pop so sein Comic-Programm so ein bisschen dahin auslagert. Hat aber auch ganz, ganz viele neue Sachen im Angebot. Hinges, Uhrwerkstatt von Meredith McLaren. Ist ein bisschen Manga-esque, also große Augen und auch so die Kamera- und Panel-Aufteilungen passen da schon sehr in Richtung Manga. sieht aber ganz interessant aus. Dann gibt's von Moby Dick, okay, französischsprachigen Künstlerin und so weiter. Und ich habe keine Ahnung, habe ich vorher noch nie was von gehört. Ist nur ein Band. Ja, die Zeichnerin Moby Dick hat eine Schnecke als Vorstellungsbild. Auch nicht schlecht. So ein Native American Thema, hätte ich jetzt fast gesagt. Xipil. Ja, sieht ganz interessant aus. Nix für mich. Dann hat man Remind von Jason Brubaker. Der Name kommt mir auch bekannt vor. Remind, ja, das ist wahrscheinlich das erste, was er gemacht hat. Aber ich habe den Namen Jason Brubaker habe ich mal irgendwie im Zusammenhang mit Trickserien gesehen, tatsächlich. Ich müsste aber jetzt lügen, wo. Die Tage noch, tatsächlich. Ich reiche das nach. Ich habe die Tage noch eine Trickserie gesehen, wo der Name Jason Brubaker drin vorkam. Das könnte die Godzilla-TV-Serie gewesen sein, aber ich müsste lügen. Ist sehr cartoonig. Ist mit so einer Cartoon-Katze. Hat eigentlich eher so ein Thema, wie ich mir das eigentlich auch von einem Manga vorstellen könnte. Also da kommt eine Frau morgens die Treppe runter und dann sitzt da eine Cartoon-Katze in der Küche und frühstückt. Das könnte witzig sein. Das ist auch ein sehr abgedrehter, gemischter Zeichenstil. Also einerseits sehr cartoonig und surreal und dann aber auch sehr realistisch gehalten. Das könnte witzig werden. ElfQuest wird fortgesetzt, eben hier bei Popcom. Ist eigentlich auch nur konsequent. Und die machen jetzt bei Popcom eben auch ElfQuest, das letzte Abenteuer, was ja gerade erst bei Dark Horse gelaufen ist. Das ist, finde ich, da auch definitiv gut aufgehoben. Das ist auch, glaube ich, nur ein Band oder die zwei Bände. Die Serie ist, glaube ich, in Amerika auch zu Ende. The Final Quest, genau. Ich bin mit ElfQuest nie besonders warm geworden. Ich habe das allererste Heft, das gibt's bei Dark Horse für $1. Das erste Heft habe ich mir mal geholt, habe da reingeguckt und habe gesagt, so, nee, das ist mir zu Fantasy-lastig und die Zeichnungen sind auch nicht so wirklich was für mich. Hat dann so die Finger davon gelassen. Offenbarung ist wieder von Paul Jenkins und Humberto Ramos, die auch schon Fairy Quest gemacht haben. Es ist wahrscheinlich irgendwie so eine Krimi-Geschichte im Vatikan, wenn ich jetzt gerade mal so durchgucke. Muss mal gucken, ob einen das interessiert. Im Februar geht's weiter mit Fiction Squad. Fiction Squad ist ein Spin-off von Fairy Quest. Ist auch geschrieben von Paul Jenkins, aber gezeichnet von Raymond Bax und ich glaube auch koloriert von Leonardo Pacciarotti. Genau, hat einen ähnlichen Stil. Mit Fairy Quest geht's weiter, im März geht's weiter mit Fairy Quest, da kommt da der zweite Teil raus. Dann haben wir hier von Victor Santos noch Polar. Das hat so einen umgedrehten Sin City-Look, also nicht schwarz-rot, sondern rot-schwarz. Warrior Cats von Aaron Hunter. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Katzen-Comics, also Comics zu Katzen. Keine Ahnung, gibt's auch Bücher für. Und Chrissys Tagebücher gehen weiter im Januar mit Band 2. Daniel Lieskes Warm World Saga wird bei Popcom fortgesetzt und eben nicht mehr bei Tokyo Pop veröffentlicht. Finde ich ehrlich gesagt auch besser, weil dieses Tokyo Pop Programm war immer sehr inkonsequent. Da waren Mangas dabei, da waren Comics dabei, da war Franco-Belgisches dabei, da war Amerikanisches dabei. Da war so alles durcheinander, auch Deutsches natürlich. Und jetzt eben mit Popcom hat man auch das richtige Zuhause für Daniel Lieskes Warm World Saga gefunden. Ja, geht mir halt bloß immer noch am Arsch vorbei. Ich finde die halt wirklich nicht gut. Die ersten beiden Bände haben mir nicht wirklich gefallen. Ziemlich cool finde ich, dass im November 2015, also ist schon rausgekommen, aber hier steht gerade digital nur. Auch interessant. 5 Kapitel als E-Book für Kindle, iBook und Tolino farbig. Jeweils für 3 Euro. 8 von Raphael Albuquerque und Mike Johnson. Das ist im Original, glaube ich, bei Image gelaufen oder läuft noch bei Image. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe das erste Heft gelesen und wollte unbedingt weiterlesen und habe es dann komplett aus den Augen verloren. Das ist so eine Zeitreise-Geschichte, sehr verrückt und abgedreht. Und scheint also tatsächlich ausschließlich digital zu veröffentlicht zu werden. Finde ich also auch eine ziemlich coole Idee. Ob sich das durchhält, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, E-Book für Kindle, iBook und Tolino. Da könnte man mal reingucken, kann man also wahrscheinlich dann einfach so bei Amazon kaufen. Ich finde das Programm von Popcom sehr versprechend. Sehr vielversprechend. Das ist sehr abwechslungsreich, das ist sehr vielschichtig, das ist für alle was dabei, für Kinder, für Classic-Fans, für Fans von US-Indie-Comics, Cartoon-Fans, für Erwachsene, für Kinder, das ist so alles dabei. Das ist nicht so ganz krass abgegrenzt wie Thunfisch von Splitter, sondern ein bisschen weit gefasster, aber irgendwie passt es. Also die Comics in diesem Programm passen einfach in dieses Programm rein. Das finde ich schön. Ich habe mich da neulich bei Twitter schon mal mit ein paar Leuten unterhalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so Sachen laufen wie beispielsweise Lumberjanes, könnte ich mir definitiv bei Popcom vorstellen, weil es braucht definitiv irgendeinen Verlag, der sich traut, Lumberjanes zu machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lumberjanes in Deutsch nicht funktioniert. Im Gegenteil, also hallo liebe Popcom, Tokyopop-Leute, holt euch Lumberjanes. Seid ganz schnell, ihr müsst die Ersten sein, die sich das holen, sonst holt sich das ja nur Rohleder. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache heute mal keine Programmvorschau, weil in den nächsten Tagen kommen noch ein paar Sendungen verteilt. Ich weiß nicht, was im Januar los ist. Ich habe keinen Plan gemacht für Januar, weil ich einfach keine Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, wir werden uns an dieser Stelle auch nochmal wieder hören. Ich werde auch sicherlich nochmal eine Solo-Sendung aufnehmen. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, wann die kommt, weil ich habe jetzt hier zum Aufnahmezeitpunkt, bin ich noch vor Weihnachten. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht für Januar. Und das werde ich wahrscheinlich auch erst tun, wenn ich dann aus Berlin zurück bin. Ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein sehr erfolgreiches neues Jahr 2016. Vielen Dank für die Treue im letzten Jahr. Wenn ihr neue Abonnenten des Networks seid, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche uns und euch und mir ein erholsames, erfolgreiches und gesundes und ruhiges und positives Jahr 2016 und freut euch auf ganz viel Nerd, freut euch auf ganz viel König der Podcast. Daniel und ich sind super motiviert, wir haben richtig Bock. Ja, wir hören uns dann einfach wieder, wenn es soweit ist. Frohes neues Jahr, guten Rutsch, auf Wieder-Nerd.